Aus der Illusion des Mangels heraus betteln wir um Liebe. Wir fallen dem Konsumrausch zum Opfer. Wir rennen dem Geld förmlich hinterher. Wir gehen Arbeiten nach, die unsere Integrität verletzen. Wir werden geizig. Wir horten. Wir fühlen uns minderwertig. Wir werden krank. Wir führen Kriege zwischen Mann und Frau, zwischen Arm und Reich, zwischen Völkern und Religionen. Ein Mensch, dessen Bewusstsein durch Mangel vergiftet ist, übersieht seinen inneren Reichtum. Er kann nicht mehr groß und frei denken, er wird zum Sklaven einer ewigen Suche, endlich das zu finden, was seinen Hunger stillt. Diese Suche lässt ihn einen faulen Kompromiss nach dem anderen eingehen, um ihn doch immer wieder zu enttäuschen, bis er endlich, hoffentlich nicht zu spät, aufwacht aus dieser Täuschung, um sich die richtigen Fragen zu stellen. Denn die ultimative Enttäuschung wartet doch auf uns alle am Ende unseres Lebens. In Form einer einzigen Frage. Hast du reich gelebt oder bist du dem Reichtum hinterhergerannt? Hast du deinen Reichtum besessen oder warst du besessen davon? Was ist mit uns los? Kriegen wir das wirklich nicht besser hin? Doch, wir müssen nur aus dem Traum von Mangel erwachen und uns dann auf eine neue, lebensintelligente Weise miteinander vernetzen. Stell dir vor, deine 100 Milliarden Gehirnzellen wären über Nacht von einer rätselhaften Krankheit befallen worden. Jeder von ihnen wäre plötzlich von der Angst getrieben, zu kurz zu kommen. Sie würde beginnen, wertvolle Informationen und Lebensenergie von den anderen Nervenzellen zurückzuhalten. Sie würde denken, man weiß ja nie, was mal kommt und was die anderen Nervenzellen damit machen. Der Strom in deinem Gehirn würde nicht mehr frei fließen. Zwar hätte jeder einzelne der Nervenzellen noch ihr Potenzial, doch du wärst plötzlich bewegungsunfähig. Du könntest nicht mehr sprechen, essen, trinken, atmen. Du würdest sterben. Dieses Bild fällt mir oft ein, wenn ich die Nachrichten schaue oder manchmal total verkrachte Teams oder Beziehungen berate. Die Menschheit laviert am Rande des Abgrunds, weil die einzelnen Zellen unseres großen kollektiven Gehirns zu viel mit sich und ihrem Defizit beschäftigt sind. Dieses Hörbuch ist eine Einladung an dich, dich zu erinnern, zu erwachen, deine geistigen Flügel zu voller Spannweite zu erheben. Deinen inneren Reichtum voll zu erkennen und zu feiern, guten Reichtum im Außen zu kreieren und dich dafür so lebensintelligent wie möglich mit uns anderen zu vernetzen. Dann werden wir gemeinsam einen Mythos Wirklichkeit werden lassen. Das Paradies. Ich bin kein Fantast. Ich bin ein optimistischer Realist. Seit circa 15 Jahren studiere und praktiziere ich die in diesem Hörbuch vorgestellten Prinzipien und Methoden des guten Reichtums selbst. Dadurch war es uns, also meiner Frau und mir, möglich, mehrere sehr erfolgreiche Unternehmen aufzubauen und einen gesunden ökonomischen Überfluss zu erschaffen, der es uns wiederum ermöglicht, immer wieder neue wertvolle Projekte aus der Taufe zu heben. Doch was mir noch viel bedeutsamer scheint, ich habe meinen inneren Reichtum und mein Vertrauen ins Leben wiederentdeckt. Alles, was bei mir funktioniert, gebe ich sofort an meine Klienten weiter. Aus der Beobachtung ihrer Erfolge stammt meine Sicherheit, dass das, was ich hier mit dir teilen werde, universell, unabhängig von Alter, Berufsstand, Religion wirkt. Was es von deiner Seite aus braucht, ist eine radikale Wahl. Höre auf, dich als jemand zu betrachten, dem etwas fehlt, selbst wenn du dich hin und wieder bedürftig fühlen wirst. Verstehe und akzeptiere, dass es nicht darum geht, ein Vakuum zu füllen, sondern einen Schatz zu entdecken, auf dem du die ganze Zeit gesessen hast. Egal wie tief dein Bewusstsein in die Illusion des Mangels eingetaucht ist. Und ich weiß, dass dies auch problemlos mit einem siebenstelligen Kontostand geschehen kann. Hier kommt die vielleicht beste Nachricht dieses Hörbuchs. Reichtum ist genetisch in dir angelegt. Du bist ein Wunder auf allen Ebenen. Dein Leben startete aus der Fülle heraus, indem zwei ungeheuer informationsreiche Zellen aufeinander trafen und ihr Wissen großzügig miteinander teilten. Jede weitere Zelle deines Körpers entstand durch das Wunder der Vermehrung, durch Teilung, einem der wichtigsten Grundprinzipien des Reichtums. Du selbst hast lange vor jeder vielleicht noch so irreführenden Konditionierung durch die Gesellschaft und Erziehung 9 Monate lang im Mutterleib das Paradies der Fülle erfahren. Du wurdest vom Leben gehalten, getragen und ernährt, ohne etwas beisteuern zu müssen. Und gleichzeitig wurde dir das ultimative Geschenk gemacht. Du wurdest ermutigt, dich in diese Geborgenheit hinein frei zu entfalten. Schau, das sind die 2 zentralen Geschenke des guten Reichtums. Sicherheit und Freiheit. Egal, was du gerade über dich denkst, egal, welche Glaubenssätze deine Sicht auf das Leben trüben, du wurdest in den ersten 9 Monaten deines Lebens auf Fülle geprägt. Und so möchte ich dich einladen, dieses Buch nicht als jemand zu hören, der auf der Suche ist, sondern als jemand, der sich erinnert. Glaub mir, diese Haltung macht den Unterschied. Du musst nicht für dein Glück kämpfen. Du darfst es empfangen. Du bist ein Kind des Lebens. Und Reichtum ist dein Geburtsrecht.